Kundgabe 2449. Empfangen durch Bertha Dudde am 14.08.1942. Katastrophen in der Natur und ihre geistige Erklärung. Die Erde ist in immerwährender Umdrehung um sich selbst und verharrt niemals in Bewegungslosigkeit. Es ist dies auch die Erklärung für die Entwicklung der Erde aus der ursprünglich flüssigen Masse zu dem festen Erdkörper, der Lebewesen aller Art nun Aufenthaltsort geworden ist. Der Kern der Erde ist aber noch immer flüssig und so lange, bis er erstarrt ist, auch für jegliches Lebewesen ungeeignet als Aufenthalt. Bricht sich nun durch Eruptionen diese flüssige Masse eine Bahn nach der Oberfläche, so ist dies gleichbedeutend einer völligen Vernichtung aller Lebewesen an dieser Oberfläche. Und es sind darum solche Eruptionen von Menschen und Tier gefürchtet, weil es ihre völlige Vernichtung bringt. Die göttliche Weisheit lässt sie daher nur in Fällen äußerster Notwendigkeit zu. Das heißt, jedem Ausbruch muss erst der Wille Gottes vorangehen, ehe er stattfinden kann. Und dies ist in seiner Liebe und Weisheit begründet. Die Kräfte im Erdinneren müssen unentwegt tätig sein. Denn diese Tätigkeit bedeutet für die Erde, das heißt, für alle Wesen auf der Erdoberfläche, Lebensmöglichkeit. Denn so wie die Erde gänzlich erstarrt ist, hört jegliche Vegetation auf. Diese innere Tätigkeit der geistigen Kräfte ist also schon ein gewisses Dienen zur Erlösung des Geistigen. Und es muss darum diesen Kräften gleichfalls einmal die Möglichkeit gegeben werden, ihren Entwicklungsgang auf Erden zu beginnen, wenngleich undenkliche Zeiten vergehen müssen, ehe dieses Geistige den Formenwechsel auf Erden beginnen kann. Jede Naturkatastrophe kann also für das höchst entwickelte Geistwesen, den Menschen, ein Ende seiner Erdenlaufbahn sein. Es ist aber gleichzeitig für das ganz unreife Geistige der Anfang einer Erdperiode von wieder unfassbar langer Zeit und daher als Gott gewollt anzusehen. Jegliche Schöpfung dient nur dem Zweck, das Geistige zur Höhe zu entwickeln. Wird nun menschlicherseits eine Höherentwicklung der Seele nicht mehr angestrebt, wird der Zweck und das Ziel des Erdenlebens außer Acht gelassen. So beendet Gott dieses Leben und gibt gleichzeitig dem im Anfang der Entwicklung stehenden Geistigen die Möglichkeit einer fortlaufenden Entwicklung. Er vernichtet gleichsam, um durch das Vernichtungswerk neue Schöpfungen erstehen zu lassen, die wieder das Geistige in sich bergen, dem die Gnade des Erdenganges zugebilligt wurde. Denn nichts geschieht ohne Sinn und Zweck, wo Gottes Liebe und Weisheit waltet. Amen.